von dir, halt dich in meiner Hand. Du bist so weit weg und ich kann nichts dagegen tun. In den Nächten liege ich stundenlang wach, kann nur an dich denken. Und es lässt mir keine Ruhe, ich hab das alles nicht gewollt. Mir will ich das Beste nur gewünscht, doch manchmal kommt es anders als man denkt, es tut mir leid. Die Welt erklären, ich will das Glück in meinen Händen. Doch heute ist alles so fern und alles, was mir bleibt, sind kurze Augenblicke, um ein Teil von dir zu sein und von deinem Leben. Yeah.